Tropische Temperaturen verlangen nach ebenso warmen Vibes im Gehörgang. Während sich der Ausblick auf die kommende Zeit wieder normalisiert, provided Ampere ein letztes Mal vor der Sommerferien den offiziellen Soundtrack fürs Hitzefrei. Wie jede Woche gibt es bei uns elektronische Musik fürs bewusste Zeitverplempern auf der Wiese und die Ruhe vor dem Sturm, bis der Grill endlich warm ist. Zeug, wo sich jenseits von schon mal gehört bewegt und immer am besten mit einem Schirmli-Getränk abgeht. In der kommenden Stunde gibt es eine bunte Mischung an Tunes irgendwo zwischen Jazzy-Stuff, Funky House, Schlafzimmerpop, 80er-Retro-Güttnis, UK-Bass-Geschmäuse und ganz viele Vibes aus der Schweiz. Brandaktuelles, was heute rausgekommen ist, trifft auf Archivperlen, die nicht an Aktualität eingebüßt haben. Dein liebster Stromstoß liefert konsequent und wie gewohnt der korrekteste Sound fürs Hier und Jetzt. Auch wir haben mal Ferien verdient. Die 43. Folge von Ampere ist die letzte, bevor es für uns richtig Sommerpause geht. Für ganze 6 Wochen müsst ihr ohne mein ASMR-Geflüster auskommen. Weil wir euch aber so gerne haben, updaten wir unsere Spotify-Playlist mit dem Besten aus den bisherigen Shows, sodass niemand sagen kann, wir hätten euch hängen lassen. Wenn euch also mal ein neuer Lieblingstune entgangen ist, findet ihr den ganz bestimmt dort. Vorbeischauen und ein Herzchen legen lassen. Fertig umgegammelt, wir wagen den ersten Schritt und gehen jetzt erstmal Kopf über in die neueste Episode von Ampere. Mit mir und Benni, hier auf SRF Virus. Aufwärmen hat es zuerst mal Futter fürs Herz gegeben. Leichtfüßig und zart hat uns der Engländer Saul zusammen mit der Poppy Ayuta mit auf die Dachterrasse genommen, von welcher wir noch immer den Ausblick geniessen. Auf dem Track Earth and Rain hat es House Vibes mit einem Zwischenschritt gegeben. Stabile Seitenlage für Geist und Körper, ideal fürs Regenwetter oder das Gegenteil davon. Kaum eine Ampere-Session ist komplett ohne im Audio-Dope den verdienten Shoutout zu verpassen. Der Basler übernimmt den Zero-Gravity-Vibe, bringt aber mit dem Track Broadway Market seine gewohnte Verspieltheit mit an den Tisch und schiebt das Ding von der Dachterrasse ein klein wenig näher an die Sonne. Echos von Future Garage treffen auf butterweiche Vocal Cuts mit Wohlfühlcharakter. Good Vibes für die Golden Hour am Oben. Manchmal braucht es eben nicht viel, um eine Session in Bewegung zu versetzen. Uns genügt ein entspannter, aber konsequent nach vorne rollender Disco-Beat. Wenn es dazu noch eine funky Bassline gibt, kann eigentlich gar nichts mehr schieflaufen. «Stand By You» von High Heels Breaker, besser bekannt als «Pacifica», ist ein kleiner Rohdiamant, der im Rahmen von seiner Debüt-LP im 2014 auf dem Zürcher Label «Drum Poet Community» rausgekommen ist. Der Name ist Programm. Über 9 Tracks gibt es reduziertes Material für die Tanzfläche, das gefährlich hohe Absätze wieder auf den Boden der Tatsachen holt. Luftig wie ein Gipfel und massivstens Ampere Certified. Der jubelnde Dancefloor an der nächsten Haltestelle und wandern von dort straight in die Tiefe vom Urwald mit Strandnähe, untermalt von einer vertrippten Tech-House-Nummer aus der Limmatstadt. Das Narrativ der hedonistischen Berliner After Hour am Montag oben ist in den 10er Jahren nicht nur wegen Filmen wie Berlin Calling total en vogue gewesen, noch immer halt das Lebensgefühl auf unzähligen Dancefloors nach und zeigt, dass Elektronisches auch mal ganz introspektiv sein kann. Der Canson oder Canson, sorry für den, gehört zu den erfolgreicheren Musikexporten aus Zürich, der seit bald 20 Jahren mit Maschinengeblubber für intime Tanzflächenmomente sorgt. Kamtschatka ist auf dem Berliner Kartonmucke-Label veröffentlicht worden, ein Label, das tonangebend für den Kitapop vom letzten Jahrzehnt war und gern mal Hand in Hand mit Artists aus der Alpennation geht. Thank you. Il voulait que le ruisseau soit une rivière et que cette flaque d'eau soit la mer. Weiteren Tune gelangen wir tiefer in den Hasenbau. Das Mal geht es aber nicht runter in den Keller, sondern direkt raus in den Kosmos. Auf dem Track «In High Spirits» von Luft gibt es psychedelisch vertriebte und ansteckende Lockerheit. Ein Favorit zur frühmorgendlichen Stunde, in der Zwischenwelt totaler Erschöpfung. Das Ding hat ebenfalls Bezug zur Heimat. Im 2018 hat es der Track durchs Lausanner Label Raoul Records in so einige Ohren geschafft und gliedert sich auch noch heute, ganz gemäss der Tradition von dem Imprint, im Sog von entspannter Tanzmusik an. Jahren droppt einer der gewieftesten Tüftler der Alpennation Firetunes am Laufmeter. So ziemlich jede Ampere-Episode gehört mit gutem Gewissen einen Track aus dem Katalog vom Zürcher Ausnahmeproduzenten Lex featuren. Das mal ist sein Escape from the Island Remix vom Track ESP im Original von Apiento und Co. Mit dem typischen Fingerspitzengefühl betont die bessere Hälfte von Blick & Lex die balearischen Vibes vom Original und verpasst dem Track eine Bassline, die uns mühelos über 5,5 Minuten an weisse Strände transportiert. Wenn du deine persönliche Dosis Sommer immer auf Abruf haben willst, folgst am besten unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Nostalgisch angehauchtem Tropengeblubber bewegen wir uns weiter Richtung Vergangenheit oder auch Zukunft, wie immer man das gerne sehen will. Wir bleiben auch mit dem nächsten Tune am Ufer vom Zürichsee. Der Michael Elliott ist ein Synthwave-Experte aus der Limmatstadt und hat direkt zum Beginn der Lockdown-Phase ein neues Album gedroppt. Retro Summer heisst das Ding und in Anbetracht der vorherrschenden Höchsttemperaturen passt das auch ganz gut in die aktuelle Playlist. Auf Reality gibt es Drums in Übergröße und Synthlines für richtig schnelle Autos. Wir schalten also in den fünften Gang und brettern unkontrolliert, aber entschlossen Richtung digitalen Sonnenuntergang. Sonnenbrillen auf und durch. finden uns zumindest in einem Retro-Hattrick, denn auch mit der nächsten Scheibe bleiben wir im Wurmloch. Irgendwo gefangen zwischen Miami 1982 und Tokio 2022. Um das Schweizer Vierergespann All Access ist es ein bisschen ruhiger geworden. Seit dem April gibt es aber neues Material von der Kreativtruppe. Auf Fun ist drin, was draufsteht. Good Vibes en masse mit einer Leichtigkeit, die wir in den vergangenen Monaten manchmal ein bisschen vermisst haben. Der Cut spielt mit Einflüssen aus West und Ost, mit Ideen von gestern und Träumen von morgen, kosmische Synthesizer, verwaschene Vocals und eine nied- und nagelfeste Perkussion bringen anspruchsvolle Disco auf den Punkt. Every boy and girl has got to see. From around the world they've come to me. Looking for some entertainment. I'm jealous of all your boys, avoiding your bad mood, doing what I do, don't come easy, so don't be fooled. And if the time shall come, when everybody wants to have fun, and if the time shall come, for them to see. But it feels unreal if I'm not here. It's not my job to look out for you. I'll be gone now. Every boy and girl has got to see. From around the world they've come to me. Looking for some entertainment. Weiss oftmals selber nicht, wie viel gute elektronische Musik aus den lokalen Studios und Ateliers hervordringt. Der Muddy Monk aus Fribourg ist zwar beim Streaming-Gigant bereits Klickmillionär, sodass es aber auch auf dem Konto ähnlich aussieht, gilt es der Dude endlich auf den Radar und anschliessend ins Stadion zu bringen. Mit den nächsten Tracks sind wir definitiv im interplanetaren Zwischenraum angekommen. Auf Divine geht es zusammen mit dem Jimmy Hu ein wunderbares Ding für Sternfahrerinnen. Egal ob fully baked oder, wie sich das Label nennt, nur half awake. Wir kriegen nicht genug vom verträumten Schlafzimmerpop von dem talentierten Romo. So. Bevor der zurückgelehnte Starkstrom die Vibes komplett in den Zeitstrudel katapultiert, erdigen wir uns mit den vertrauten Klängen von zwei Gitarren, die kaum mehr Tagtraumpotenzial aufweisen könnten. Pandur laden auf BJM zum Kurztrip durch Psychrock, Afrobeat und Afterparty von deinen kühnsten Träumen. 2016 hat das Quartett ihre EP auf dem Genfer Label Chapter Records herausgebracht. Ein Imprint, der eine riesige Bandbreite an Musik veröffentlicht, die sich gern zwischen den Stilen und natürlich jenseits vom Tellerrand befindet. Gerade letzte Woche ist das Label 5 Jahre alt geworden. Wir wünschen nachträglich alles Gute. on your casa and I can't no quarry. Eins von unseren Lieblingslabels geht im Doppelpack. Soundway Records bringt uns immer wieder super freshe Raritäten aus allen exotischen Zeitzonen der Welt. Dabei wird flüssig experimentiert, gemischt und neu erfunden. Vorher hat es ghanaischen Afrofunk in Reinform gegeben. Gerade anschliessend gibt es aber noch mehr Qualitätsschall aus dem Hause Soundway. Die Mauskovic Dance Band hat ein besonderes Plätzchen in unserem Herz und sorgt gern für abgespacede Trips durch die Landschaft vom Afrobeat. Immer angereichert durch alle möglichen Genres, die das Hinterteil in Schwingung bringen. Sonnenküste Fiebertraum geht's zurück in die behagliche Einsamkeit vom interstellaren Vakuum. Raoul Records ist vor einigen Monaten auf unserem Radar erschienen und bereits vorher in dieser Show am Start gewesen. Das Lausanne Label showcased gern alles Mögliche, was sich ein bisschen links vom Schuss befindet, von intimem Pop über jubelnde Festivalhymnen oder wie folgend auch melancholische Deep House für den Wind im Haar und das Gras zwischen den Zehen. Deep ist der Tune «No Response» von Lee Sander und Michael J. Collins auf jeden Fall. Feine, repetitive Elemente spenden uns Ruhe und Geborgenheit. Thank you. existent. Neben Archivperlen, Comebacks und Release-Days gibt es auch hin und wieder mal etwas, das nur für die Ohren von Ampere-Hörer und Hörerinnen bestimmt ist. Und da in dieser Folge anyway oft mit britischen Hörtraditionen geflirtet wird, heisst es jetzt mal Ampere Exclusive. 2 Jahre nach der minimalistischen Cold EP kehrt der Roman Septentrio mit dem Track Hardcore Continuum auf eins von meinen Lieblingslabels zurück. Das Strecke-Imprint geht auch mit dem neuesten Release keine Kompromisse und behaltet dabei seine basslastige Anzüglichkeit. Neben dem super krassen Original gibt es 7 Remixes von der Strecke-Family gerade oben drauf, was für uns nach Weihnachten im Hochsommer tönt. Der Fels-Remix gleitet smooth auf klassische Breaks in der mentalen Führoben und katapultiert uns beim Höhepunkt aus einem Orbit. Ab nächsten Mittwoch überall zum Streamen, kaufen und gern haben. Ist nicht nur ein Gateway für Time-Traveler, sondern misst auch regelmäßig den Puls der Zeit. Per Lichtgeschwindigkeit erreicht uns verträumt vorwärtsdenkende Pop aus der Heimat, der auf der fein gestimmten Klaviatur der britischen Basstradition spielt und heute sein Release feiert. Vor einigen Monaten haben wir schon mal etwas vom englischen Geheimtipp Liam hier bei Ampere gehabt. Umso mehr hat es mich gefreut, ihn zusammen mit einer der wohl vielversprechendsten Produzentinnen aus der Heimat zu sehen, nämlich der Sensu. Der brandaktuelle Track von der Partnerin namens Outspoken liefert mit gebrochener Perkussion und glitzernder Synthetik den passenden Nährboden für die intime Stimme vom MC. Perfektes Material fürs gewollte Wegdriften und einen Nachmittag in Schwerelosigkeit. Don't can't box me Chevy. My girl hair like Becky. In a fusion Ford, no Merc. She chose fabrics for the shirt. I don't wear your brand, I wear hers. Shadow with the scene, oh now I'm heard. Used to the dirt till we unearthed. Outspoken, cause I've been through worse. Everybody's hands out since I'm the man now. Dick in the world, don't you tell me to pipe down. Since you've been, I can relive dreams. Travel overseas, swear I'm on my dean. Getting high now, where I wanna be. Racking air miles in my wallabies. Rough sleep, still fly economy. It's fate on top don't of me. Don't be late. On your way. you grow grey, or not I'll be A-okay. Know this life can lead some astray. Had to rock the boat, the whole room shake. Cutting checks, Jack, don't play. Putting back in our estate. Double up on that dose rate. My lady don't lie when we're late. Way too busy with schedules. Money don't make us and it ain't special. Fruits of my labour embezzled with medals. Still come home, have my family settled. I control the left field. With my right foot, you can taste the metal. Hop, skip, jump for a better menu. Hear the boy roar right through the venue. Don't be late. Zum Schluss dieser Ampere-Episode ein Comeback, auf welches ich mich erst so richtig gefreut habe, als es letzte Woche endlich auf Bandcamp erschienen ist. Der Pinch ist nicht nur einer der wohl taktangebendsten Dubstep-Produzenten, die es je gegeben hat, sondern auch ein gewieften Labelkopf, der über sein Imprint Tectonic Unmengen an zeitlosem Qualitätsschall in die Welt rausgeschleudert hat. Mit dem Album Reality Tunnels feiert er nach 13 Jahren seine Rückkehr auf Albumlänge und droppt darauf 10 Zukunftsvisionen, die zwischen Tanzbein, Fingerpistolen und Kopfhörer-Esoterik so ziemlich alle Felder abdecken. Unsere Lieblingscut heisst Accelerated Culture, volle Kraft voraus. Auch für dein Kuratier-Squad von Ampere gibt es hin und wieder mal eine wohlverdiente Pause. Wir bewegen uns für die nächsten 6 Wochen in die Sommerferien, um während der warmen Monate den Kopf ein bisschen durchzulüften. Aber don't worry, wir bleiben während der nächsten 1,5 Monate auf keinen Fall untätig. Der Schedule füllt sich mit Specials, einige Videosachen für die Socials sind bereits in the making, unzählige Lieblingstunes und ganz viel mehr gibt es nach der Sommerpause hier bei deinem liebsten Starkstromlieferant. Wir updaten unsere Playlist während der Sommerpause wöchentlich mit dem Besten, was die letzten 42 Episoden zu bieten hatten. Neue Stuff für Sleepyheads, Vollkontakt auf der Tanzfläche und das gepflegte Nichtmachen findest du ab Mitte August wieder on a weekly, natürlich hier bei Ampere auf SRF Virus.